Das freie Senderkombinat FSK. Hier ist der Sunday Service mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Es gibt richtig viel live zu sehen. Eben gerade schon zu hören Little Dragon, die Schweden, mit ihrem Track Shuffle a Dream vom letzten Album Ritual Union, auch schon 2 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass sie was Neues schon veröffentlicht haben. Vielleicht aber haben sie viele neue Songs dabei. Sie spielen live am Dienstag, den 5. November im Mojo Club, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Am Mittwoch dann gibt es 2 Absagen. Kimya Dawson sollte im Indra spielen, das Konzert fällt aus. Und Aluna George sollten im Stage Club auftreten, auch das Konzert wurde abgesagt. Stattfinden findet aber das Konzert von den Local Natives im Molotow von ihrem letzten Album Hummingbird, hier ihr Track Black Balloon. I can see the world. Das waren die Local Natives. Die spielen im Molotow am Mittwoch, den 6.11. zusammen mit Cloud Control, die wir schon in der ersten Stunde mit einem Track von ihrem neuesten Album gehört haben. Am Donnerstag geht es dann weiter. Den 7. November spielt Nadine Shaw im Indra von ihrem Album Love Your Dumb and Mad. Kommt hier die Dame, die irgendwie auch ich aus Norwegen kommt, mit ihrem Track Aching Bones. Das war Nadine Shaw mit ihrem Aching Bones. Die Dame spielt live am Donnerstag, den 7.11. im Indra im Nachtasyl. Am gleichen Tag ist Liza Germano zu Gast. Die Sängerin und Songwriterin kommt aus den USA, hat in den 90er Jahren sehr viele Platten rausgebracht, war da sehr aktiv und hat vor kurzem eine Platte veröffentlicht mit dem Titel No Elephants. Davon hören wir den Track Apathy and the Devil. It's only apathy and the Das war Liza Germano mit ihrem Track Apathy and the Devil. Früher war sie mal so ein bisschen Aushängeschild von 4AD Records in den 90er Jahren. Jetzt ist es sehr viel ruhiger um die inzwischen auch schon Mitte 50-Jährige geworden. Von daher schön, dass sie mal wieder auf Tour geht. Am Donnerstag, den 7.11. spielt sie im Nachtasyl. Am gleichen Tag sind Lovers in der Stadt. Die Band kommt aus den USA, spielt im Centro Soziale und von ihrem Album A Friend in the World, auch gerade eben frisch erschienen, hier ihr Track Tiger Square. If image gets all twisted, untwisted. If the door gets unlocked, it's unlocked, it's unlocked, it's unlocked. If the singing lifts your spirit, then sing it. Sing, talk, sing, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk. Never night that bleeds into the dawn. Come back together and then we move on. So don't be afraid, baby. The goose with the truth is loose. Your animal face, your animal face has clues, cues. And oh, I see you. And oh, I see you. And oh, I see you. And oh, I see you. And oh, I see you. Lovers, eine Band aus den USA mit ihrem Track Tiger Square. Ihr könnt die Band live erleben im Centro Social und zwar am Donnerstag, den 7. November. Am gleichen Tag ist Alice Russell zu Gast im Mojo Club. Die Soul Lady aus England gab es in der ersten Stunde schon zu hören. Am gleichen Tag aus Schweden spielen MFMB im Hafenklang. Die sind ziemlich häufig zu Gast in Hamburg, deshalb diesmal kein Hörspiel-Beispiel. Stattdessen Daughter, das Trio aus London, hat gerade eben ja erst ihr Debütalbum veröffentlicht im Frühjahr. If You Leave heißt das Ganze und ihr könnt Daughter live erleben. Im Übrigen gefährlich, hier kommt ihr Track Human. You're a human being. You got a right. Das war ein Daughter, die hier zumindest bei diesem Track Human schon so ein bisschen an Cat Power erinnern. Ihr könnt Daughter live sehen. 7. November sind sie im Übel und Gefährlich zu Gast. Das ist der Donnerstag. Ebenfalls Donnerstag im Molotow spielen Holograms, ein Quartett aus Schweden, die aus Stockholm, die unter anderem die beiden Brüder Andreas und Quatsch Anton und Philipp Spätze, glaube ich, heißen sie, die das gegründet haben, diese Band. Und hier ein Track von ihnen, der auch schon einen Tick älter ist. Sie haben schon eine neue Platte raus, die ich aber noch nicht habe. Von der gibt es die vorherige Holograms auch noch betitelt. Hier ihr Track auf Theo. Hörten wir mit ihrem Track Orfeo. Die Schweden sind zu Gast am Donnerstag, den 7.11. im Molotow. Am Donnerstag ist, glaube ich, in jedem Club Hamburgs was los. Auch im Clubsen darf gerne hingegangen werden für oder als Indie-Mensch, sage ich mal. Clubsen ist eher so ein Laden, der für elektronischere Sachen steht. Am Donnerstag ist dort Bath zu Gast, das Projekt von Will Wiesenfeld, der eigentlich eher aus der Chillwave-Ecke kommt, aber mit seinem neuesten Album Obsidian auch sich so soll ich sagen, festeren Strukturen, festeren Beats, akzentuierte älteren Beats geöffnet hat und auch viel Klavier dabei hat und Falsettstimme bei seinen Songs. Hier kommt Bath mit dem Track Ossuary. Alias Will Wiesenfeld mit dem Track Ossuary. Das Ganze könnt ihr live erleben am Donnerstag, den 7.11. im Klubsen. Das Ganze auch Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Gleichen Tag im Komet gibt es ein Doppelkonzert. Zum einen spielen dort Lars Bang Larsen, zum anderen Swin. Letzteren hören wir mit ihrem Track How Deep Is Your Love. We'll be right back. Today We Are Believers, das waren Swin. Die spielen zusammen mit Lars Bang Larsen am Donnerstag, den 7. November im Komet. Ja, ganz viel Konzerte am Donnerstag. Wird die Qualität die Wahl, gell? Am Freitag geht es dann gleich weiter mit Royal Canoe. Die Band kommt aus Winnipeg, Manitoba, also aus Kanada, und macht ja, ziemlich spannende Musik auf ihrem Album Today We Are Believers. Hören wir mal rein mit dem Track Show Me Your Eyes. To the tick-tock, the sock hop, pounds crunching like a carnivore. I see you see me sneaking javelin glances. It almost feels like we've done this before. Oh, oh, don't try to catch it. Das waren Royal Canoe aus Kanada. Die Band am Freitag, den 8.11. sind sie hier in Hamburg im Molotow zu Gast. Dann gibt es ein sehr, sehr feines Konzert in der Astra Stube, genau. Und zwar spielen dort auf Vic Godard and the Subway Sect. Vic Godard ist einer der Wegbereiter der ersten Punkwelle, kann man fast sagen, zusammen mit vielleicht Bands wie den Clash, Sex Pistols oder auch Sushi and the Banshees hat er mit diesen diversen anderen 76 die Musikwelt revolutioniert und macht immer noch Musik und spielt an zwei Tagen, Samstag und am Freitag, also 8. und 9. November in der Astra-Stube. Hier kommen Vic Godard mit dem Track Caught in Mainstream. She came and wept on begging me. Das war Vic Goddard and the Subway Sect, Caught in Mainstream. Ein Track tatsächlich aus dem Jahre 2013. Der Herr macht locker seit 40 Jahren beste Musik und tritt auf am Freitag, den 8.11. und Samstag, den 9.11. in der Astra-Stube. Dazu gibt's noch Musik vom Plattenteller. Northern Soul wird da gereicht. Das Ganze organisiert und präsentiert von den Kollegen von Aufgeladen und bereit für Aktion und Spaß. Ein Northern Soul Weekender in der Astra-Stube, Freitag und Samstag diese Woche. Dann ebenfalls am Freitag ist Dent May zu Gast im Aalhaus. Der Herr kommt auch aus den USA, macht ziemlich schräge Musik. Vor kurzem auch schon wieder ein Jahr her, mit Do Things seine neueste Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track Fun. I'm sorry, it's been forever. auf jeden Fall viel Spaß. Fun, der Track von Dent May. Er spielt live am Freitag, den 8. November im Aalhaus. Ebenfalls am Freitag sind Alcoholic Faith Mission und Parasite Single, zwei Bands aus Dänemark, zu Gast im Knust. Das Ganze im Rahmen des Roskilde Road Trips. Das Roskilde Festival präsentiert hier so ein paar Bands in Deutschland. Und das Ganze, wie gesagt, diesen Freitag im Knust. Der Eintritt ist übrigens frei. Am Samstag dann spielt Heidi Marie Westreim ebenfalls im Knust. Von ihr hier vor euch der Track Searching Bars. I've been searching bars today, like I did yesterday. I'm tired, you know. Playing every song I like, just to get a glimpse of you. So pale and dark. Make a sound, someone shout, tell me where I can find my. So Searching Bars, Heidi Marie Westreim hörten wir, eine Sängerin aus dem hohen Norden aus Skandinavien. Die spielt am Samstag, den 9.11. im Knust. Am Sonntag dann haben wir die Picture Books zu Gast im Molotow 4, ihr Track Finders Keepers. Just not fair. Took it from me, I need it back. What I received was hot, got big out the slack.

we know who we want, and we know where it leads, and we know there's no need to forgive. And we know who we want, and we know where it leads, and we know there's no need to forgive. Know Who You Are, das waren Nick Cave and The Bad Seed, der große Herr, der ja Musik spielt am Sonntag, den 10. November in der Sporthalle. Scheiß Location, aber großartiger Künstler und mit einer tollen Platte auch hier. Push the Sky Away. Für Montag dann noch drei Tipps. Zum Beispiel Lee Ranaldo and the Dust, der ehemalige Gitarrist von Sonic Youth auf Kampnagel. Musik davon gab es schon in der ersten Stunde zu hören. Dann gibt es mit I Am In Love, eine Band aus Nord-London, spielt in der Astra-Stube. Und dann die Band Son of Moon im Nachtasyl nächsten Montag, den 11.11. Son of Moon ist das Projekt von einem Herr aus der Schweiz, der aber inzwischen in Berlin wohnt und gerade eben sein Debütalbum veröffentlicht hat. Einfach nur Son of Moon betitelt. Davon für euch hier der Track mit dem Titel My Arms Around the World Tonight.